Ja, ich weiß genau, dass du dann wieder die was denkst. Und dann bist du wieder dieser Typ, der da in der Straße hängt. Und dann nur, weil er wieder mal was weiß über sein Leben dreist. Wenn du das bewegtest, was bewege, dann kommst du niemals irgendwann dran, irgendwann dahinter, wo du meinst, dass du das wärst. Und dann ist immer nur noch Blende. Dein Leben wird dann einfach wieder untergehen. Denn das Leben wird nicht immer so wie jede Zeile. Wie kannst du immer schön schreiben, du kannst es selber übertreiben. Doch die Situation ist halt dann das gegeben. Das wird nicht sein, wie du das gerne hättest. Das wird immer so, wie diese ganzen Tabletten, die du irgendwann am Fressen davon nicht erlebst. Und dann immer wieder dich im Leben wieder drehen. Nichts wird in deinem Leben irgendwann dann weitergehen. Wie in diesen ganzen Geschichten, wo dann immer wieder die Müttern die Tränen kommen. Weil sie will nie benommen, dann nimm dir mal sehen. Du hast nichts im Leben hinbekommen. Du bist einfach nur dahin gekommen. Hinzugekommen, dass du dich hinterkriegst. Und das ist ein Krieg in deinen eigenen Kopf. Und es ist immer wieder alles, was du da entfällst, wie bekloppt. Dann immer wieder kaputt aus. Ja, Mann, das ist das Leben. Und weißt du, was hat sich jeder immer wieder drauf? Große Fresse zu haben, doch was um nichts zu sagen. Einfach immer wieder dazu greifen. Dann immer wieder dazu zeigen, dass man es dann doch nicht hätte tun sollen. Ja, das hör auf zu schmollen. Ja, das Leben ist nicht anders als das. Was auf dem Kopf ein Tag, junge Mann, was bist du für Spaß? Ich komme wieder hier und komme wieder da. Und hörst du, was du war? Deine Frau ist da. Ja, Mann, das ist immer wieder. Kommt das damit jeder wieder mal zu wieder? Alter, mein Haus ist in deinem Problem, damit das nächste Geben nimmt. Der lasst was er kann, als jeder andere von diesen Bastarden wie diese Nazis. Man, ihr wollt den Krieg, jetzt merkt ihr, das ist Krieg wie auf dem Beat. Der Beat ist aber das, wenn er einen liegt.